die Welt kaputt macht. Wie kann das sein? Doch Kinder straft, mobbt und auslacht. Wie kann das sein, dass ihr das Recht habt und regiert und den Kindern selbst zu entscheiden negiert? Wie kann das sein, dass ihr sie vollpumpt mit Chemie, nur weil sie nicht so funktionieren, wie ihr es wollt, hörig zu sein? Wie kann das sein, dass ihr tötet für den Sieg, Kinder ausbildet in den Schulen für euren Krieg? Kinder ausbeutet in den Schulen für euch.